قالوا أن الذي لا يكفر بالطاغوت فهو كافر خارج من الملة، وأطالوا الكلام حول هذا الموضوع. طيب عبد الحليم ولا فريد، واحد منكم أحدكم؟ أني دي من قال هذا؟ Und wir sehen, dass viele von den Hesbien und von diesen übergegangenen Gruppen, sie reden sehr viel und beschäftigen sehr viel sich mit diesem Thema Tarot. Wer ist der Tarot und warum ist Tarot und so weiter und so fort. Übertreten. Tarot, عرفه ابن القيم رحمه الله. Tarot hat den Ibn Qayyim hat den Tarot erklärt. Definiert. قال ابن القيم الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده. من معبود أو متبوع أو مطاع، كل ما تجاوز به العبد حده، سواء كان معبودا أو متبوعا أو مطاعا. ابن القيم رحمه الله gesagt, der Tagut ist alles das, mit dem der Diener übertritt. Seine Grenzen überschreitet. Ob das in der Anbetung ist von ihm oder in der Gefolgschaft oder Gehorsamkeit. فإذا الطاغوت من عبد من دون الله وهو راض. Der Tagut ist wer neben Allah angebetet wird und er damit zufrieden ist oder einverstanden ist. من عبد من دون الله وهو راض فهو طاغوت. Wer neben Allah angebetet wird und das Einverständnis dazu gibt oder einverstanden damit ist, der ist ein Tagut. أول الطواغيت هو الشيطان. Der erste الطواغيت war der Shaitan. وكذلك فرعون. Und auch Pharaon. وهكذا الذي يعبد من دون الله وهو راض. Und jeder, der neben Allah angebetet wird und der selber einverstanden damit ist. ولا نقول كل من عبد من دون الله. لا نقول كل من عبد من دون الله. Wir sagen nicht alle, die neben Allah angebetet werden. لأننا إذا قلنا ذلك. لأننا إذا قلنا ذلك. Denn wenn wir das sagen würden. سنقول والعياذ بالله أن عيسى طاغوت وأن عزيرا طاغوت وأن الملائكة طواغيت. والعياذ بالله. Dann würden wir sagen, dass Jesus طاغوت war und عزير طاغوت war und die Engel طواغيت werden. وأعوذ بالله. يعني إذا قلنا هذا. Wenn wir das sagen würden. فلذلك نقول من عبد من دون الله وهو راض. Deswegen sagen wir, wer neben Allah angebetet wird und einverstanden damit ist. ولذلك عيسى وعزير والملائكة عبدوا من دون الله ولكنهم يكرهون ذلك. يكرهون أن يعبدهم أحد. So ist es, dass Jesus und das عزير und dass die Malaika angebetet werden neben Allah, aber sie hassen es. فليس طواغيت. Die sind nicht von den طواغيت. فهذا أول شيء الذي يعبد من دون الله وهو راض. Das ist die erste Sache. Derjenige, der neben Allah angebetet wird und selber einverstanden damit ist. قال إيش؟ ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. نعم. متبوع من اتبع على غير شريعة الله. من اتبع على غير شريعة الله. وهو يعتقد أن هذا أفضل من شريعة الله أو أحسن من شريعة الله أو مساوي لشريعة الله فهذا أيضا طاغوت إذا كان مثلا اتبع على غير شريعة الله يأتي بقانون مثلا ويتبعه الناس عليه ويعتقد أن هذا أفضل من الشريعة أو مساوي للشريعة أو أحسن من الشريعة فهذا أيضا طاغوت. Und auch derjenige, dem gefolgt wird, dem gefolgt wird und er sagt, dass es besser ist als die Scharia oder gleiches wie die Scharia oder wie Scharia. Also wie Scharia ist. Auch, das ist noch immer das Gleiche. Jetzt erklärte diese drei Dinge. Das heißt, der Diener, der in etwas übertritt, von dem, dass er angebetet wird oder dass er gefolgt wird oder dass ihm gehorcht wird. Nein, Barklavik. Das erste ist, das eine ist, wer befolgt wird in etwas, was nicht die Scharia ist. Das heißt, egal, ob er das als gleich sieht, seine Sache als gleich sieht, oder dass man seine Sache als gleich sieht, oder erlaubt oder besser und bevorzugter und so weiter, es ist verboten. Aber auch er muss damit zufrieden sein, dass ihm gefolgt wird, sonst ist er kein Tabu. Ja, natürlich. Und er damit zufrieden ist. Das haben wir schon, ja, schon vorausgestellt. Das ist schon klar. Ja. وكذلك ايضا او مطاع او مطاع اي الذي يطاع في معصيه الله يعني يعمر بالمعصيه وينهى عن الطاعه ويرى ان المعصيه حلال يامر بالمعصيه وينهى عن الطاعه ويرى ان المعصيه حلال ويرى أن هذه الطاعة حرام فيطاع في كما قلنا يطاع في غير طاعة الله يطاع في المعصية ويأمر بمعصية الله وينهى عن طاعة الله ويعتقد أن المعصية حلال وأن الحلال حرام فهذا أيضا طاغوت und auch demjenigen dem gefolgt wird oder gehorcht wird und er sagt dass das Gehorsam schlecht ist und dass die Sünde gut ist und wenn er das als erlaubt erklärt dann ist er auch ein طاغوت فإذن هذه الأشياء الثلاثة das sind die drei Sachen ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع alles was der das was der Diener zum Übertritt nimmt ob es jetzt ob er jetzt ob es jetzt ein Folger ist oder ein Angebeteter ist oder ein Gehorchter in dem was er verbietet was eine Pflicht ist oder in dem was er erlaubt was ein Verbot ist فلا يدخل العبد في الإسلام إلا بالكفر بالطاغوت طبعا هذا واضح هذا معروف نحن أيضا نقول أن العبد لا يدخل في الإسلام إلا بأن يكفر بالطاغوت wir sagen auch dass der Diener nicht in den Islam eher eintritt bis er den Kufr mit dem Tagut gemacht hat فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى wer also Kufr mit dem Tagut gemacht hat und an Allah geglaubt hat der hat sich am festesten Halt die Griff festgehalten ولكن الخلاف بيننا هو ما هو الطاغوت ومن هو الطاغوت Und der Unterschied ist zwischen uns, dass einfach, dass wir klarstellen wollen, wer ist der Tagut? Und sie sagen, also diese Khawarij, Takfirin, die sagen, dass jeder, der mit dem richtet, mit dem, was nicht von Allah ist, der ist ein Tagut. Aber wir sagen, das, was Ibn Qayyim gesagt hat, wenn er angebetet wird, neben Allah und der damit einverstanden ist, dann ist er ein Tagut. So wie wir erklärt und erläutert haben. فيجب أن نعتقد أن كل المعبودات الباطلة التي عبدت من دون الله عز وجل أنها لا تستحق العبادة. Und wir müssen auch glauben, dass alle die Sachen, die angebetet werden neben Allah subhanahu wa ta'ala, nicht das Recht haben, angebetet zu werden. أنها لا تستحق العبادة. Sie haben nicht das, sie sollen nicht das Recht haben. هذا معنى الكفر بالطاغوت. Das bedeutet der Kufr im Tagut. في هذه الآية. في هذه الآية. In dieser آية. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وكل يعني الأصنام والأوثان والصالحين والأولياء والنجوم والملائكة والأحجار والأوثان كل هذه الأشياء اللي عبدت من دون الله كلها لا تستحق العبادة. Und all diese Sachen wie die Götzen, die Engel und die Aulia und die Propheten, alle diese Sachen, es ist nicht gerechtfertigt, wenn man sie anbetet. Wir sagen nicht, dass jeder, der ohne Allahs Scharia zum Beispiel richtet, dass er ein Tagut ist. Es ist wichtig, dass ihr das versteht. Hat jemand eine Frage dazu? Explizit dazu. Es ist sehr wichtig, dass ihr das versteht. Ja, ich habe. Ja. Wenn jetzt ein Herrscher etwas, was Allah haram erklärt hat, und er sagt, in meinem Land, in meinem Gesetz ist das aber erlaubt, oder etwas, was Allah als halal gemacht hat, erklärt hat, zum Beispiel, dass man vier Frauen heiraten darf, und er sagt, nein, hier in unserem Land ist das verboten, jeder darf nur eine Frau heiraten. Ist so ein Herrscher dann ein Tagut? إذا كان هذا الحاكم يتكلم عن القانون الذي وضعه هو ويقول في القانون الذي عندنا أن هذا حرام نحن ما نسأل عن قانونه هو نقول له هل تعتقد أن هذا أن الزواج بالمرأة الثانية ولا هكذا اسم عن الزواج بالمرأة الثانية أنه حرام هل أنت تعتقد أن هذا حرام في الإسلام نقول له إذا كنت تعتقد أن هذا حرام ويأمر الناس بفعل الحرام ويحرم عليهم الحلال فهذا والعياذ بالله هذا هو الطاغوت. Also wenn der Herrscher dann sagt zum Beispiel dass heiraten mit den Frauen mit mehreren Frauen verboten ist eine Sache haram ist und dann wir sagen dass der von Tawarit von Tawarit ist. Er hat gesagt wenn er sagt im Islam ist verboten das Islam bezogen ist verboten so mehr Frauen zu heiraten wenn er sagt im Islam dass es so ist dann ist es ein Tagut aber wenn er sagt ich glaube meine Gesetze oder Gesetz von meinem Land sagt so aber im Islam ist anders dann ist das die andere Sache wie er gesagt hat نحن نسأله عن الجزء نحن نسأله عن يعني ماذا يعتقد هل يعتقد ان هذا حرام او حلال نقول له انت ماذا تعتقد اما القانون دعه wir fragen ihn nicht nach den gesetzen wir fragen nach dem was er glaubt in seinem herzen lass diese gesetze beiseite denn wir müssen wissen was er glaubt und was er glaubt ولذلك لا نكفره بهذا لا نكفره deswegen machen wir kein takfir über diese leute هذا ايضا من الحكم بغير عند الله und das ist auch von den sachen die nicht allah herabgesandt hat ولا نكفره بهذا und wir machen kein takfir الا اذا استحل الا اذا استحل الا اذا قال ان الزواج بالايش بالمراه الثانيه او بالزوجه الثانيه قال ان هذا حرام außer wenn er istihlal gemacht hat und das sieht dann so aus wenn er sagt dass das heiraten mit vier frauen haram ist dann ist er natürlich والزنا والعياذ بالله يجعله حلالا oder er sagt dass zina erlaubt ist dann ist es das ist kufr هذا هو الذي والعياذ بالله يكفر اذا قلنا الحاكم بغير ما انزل الله لا يكفر حتى يستحل هذه قاعده احفظوها يحكم بغير ما انزل الله لا يكفر حتى يستحل Und ein Hakim, wenn er richtet mit zum Beispiel mit Demokratie, also mit Sachen, die Allah nicht herabgesandt hat, wir sagen nicht, dass er Käfer ist, bis er es für erlaubt erklärt. Bis er sagt, das ist erlaubt, was ich mache. Diese Demokratie, die ich jetzt hier richte, die ist erlaubt. Das darf man im Islam machen, dann ist er ein Käfer. Und merkt euch das, das ist eine Regel. Das ist eine Qa'ila, ja. Und حتى Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah, لما ذكر الطواغيت, ذكر منهم, يعني الشيطان, وذكر منهم, الذي يحكم بغير ما أنزل الله, وذكر منهم, من يذكرني ببقية الأنواع الساحر أظن فذكر خمسة من الطواغيت نسيت الآن كلها الشيخ محمد بن عبد الوهاب hat viele von diesen طواغيت aufgezählt fünf von diesen طواغيت ganz sicher wie was das jetzt für welche sind sind euch klar aber drei von denen sind genannt der Shaitan und der behauptet er kennt das Verborgene und der einer der das Verborgene kennt ein Zauberer und Rai Rai und der Zauberer und Wahrsager und der richtet mit den Sachen, die nicht von Allah sind. Und das kann sein, dass es vorkommt, dass man dass die Worte von Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab in einem anderen Licht sieht. Also wir nehmen nicht einfach ein Wort von diesem Sheikh und dann wir nehmen sie und wir lassen die anderen Aussagen von dem Sheikh. Sondern diesen Ausspruch oder diese Aussage über die Tawarit muss man in einem anderen Licht sehen, dass er in einem anderen Ort erklärt oder erläutert noch. مثل الذين قالوا أن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يكفر الذي يقع في الشرك ولو كان جاهلا. Und so zum Beispiel wie die Leute sagen zu über Muhammad bin Abdul Wahhab, dass Muhammad bin Abdul Wahhab Takfir macht über diejenigen, die im Schirk sind, aber kein Wissen haben. Auch wenn sie unwissend sind, sie sind in Schirk gefahren und Muschrik. Das ist nicht richtig, das hat er nicht gesagt. لأن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول نحن لا نكفر حتى الذي يعبد القبر. Weil der Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah sagt, wir machen kein Takfir über Leute, nicht mal Takfir über Leute, die Sujud bei einem Qabr machen, bei einem Grab machen. Weil sie unwissend sind. فالإمام محمد بن عبد الوهاب أيضا يعني يرى إقامة الحجة ويرى أن شروط التكفير لا يكفر هكذا بلا ضوابط. محمد بن عبد الوهاب sieht auch, dass es zwingender Grund vorhanden sein muss und er macht kein Takfir ohne Grundlagen. ويرى العذر بالجهل. Und er sieht auch den Ausweg, wenn man unwissend ist, also die Not, dass man sagt, okay, man ist unwissend, man kann nichts dafür, weil man unwissend ist. Man macht diese Tat und es wird nicht. Dass man entschuldigt wird, wenn man unwissend ist. Und wir haben die Beweise nach den Aussagen von Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. من يريد يعني مطلعوها. Wer möchte, man kann sie, Sheikh kann sie gerne zeigen. Es gibt ja die Entschuldigung, wenn man unwissend ist, korrekt. Wie ist das mit Leuten, was ich tagtäglich sehe, wer sich 30 Jahre zum Beispiel Islam praktiziert und nicht ein Buch liest, kann er nach 30 Jahren immer noch sagen, na Ausrede, ich bin unwissend? Ist ja eine berechtigte Frage. ممكن لمن لا يقرأ أني هو أني. 30 سنة في الإسلام وهو لا يقرأ شيء أنا عندي عذر مثلاً. ما يجتهد ليتعلم يعني. لا يعني يجتهد. نحن ما نقول أن الذي يعني لا يدرس لا يتعلم دينه ولا يعني يفهم دينه والعياذ ويقع في الشرك والعياذ بالله ما نقول أن هذا يعني مشكور ومأجور. Also wir sagen, نقول أنه عاصي لكن لا نكفره نحن نقول أنه طبعا آثم لتركه طلب العلم وتركه تعلم الدين. Wir sagen nicht, dass jemand, der das Wissen erlässt und dass er diese Suche nach dem Wissen, wenn er das alles unterlässt, wir sagen nicht zu ihm, dass es gut ist, sondern wir sagen, dass es eine Sünde ist. Darf ich ein konkretes Beispiel bringen? Zum Beispiel, ich weiß, jemand hat 20 Jahre praktiziert, circa 15, 20 Jahre den Islam und hat immer vor dem Gebet Ja Rasulallah gib mir Schafa'a. Und kann so ein Mensch wirklich sagen, ja, er ist entschuldigt? مثلا شخص يعني هو دخل الإسلام قبل 20 سنة وقبل أم بعد الصلاة قبل الصلاة يقول شفاعة يا رسول الله يعني هذا لديه عذر وهو لا يتعلم جاهل هو أي نعم هذا نقيم عليه الحجة لا بد من إقامة الحجة نعم da müssen wir gucken auf diese Person spezifisch und gucken ob da der Grund klar geworden ist ob er kafir ist oder nicht der Beweis gegen ihn erbracht oder nicht nicht einfach nur Tekfir machen obwohl er vielleicht 20 Jahre schon praktiziert und nicht mehr diese Grundlage verstanden hat nein kannst du nicht du weißt nicht was passiert ist ach vielleicht hat der Bruder vielleicht hat er keine Zeit gehabt vielleicht hat er keine richtigen Leute um sich gehabt vielleicht war er in einem Dorf wo keiner den Tawhid gekannt hat zum Beispiel weißt du man muss immer ganz spezifisch gucken und deswegen ach die Qudat ach in Saudi Arabien die gucken immer ganz ganz spezifisch nach die schneiden nicht einfach jemanden den Kopf ab. Das war jetzt ein Extrembeispiel. Ja, aber diese Unwissenheit Schuld ist bei ihm. Das heißt, du gibst für ihm eine Unwissenheit Schuld. Aber er sagt nicht, ich bin unschuldig. Das heißt, Unwissen. Selber weiß er nicht. Derjenige hat viel Wissen. Das weiß ich. Ja, deshalb. Er sagt selber, er ist wissend. Aber Unwissenheit Schuld, du gibst ihm Unwissenheit Schuld. Das meint er. Du gibst ihm Unwissenheit Schuld. Du musst schon nach ihm differenziert urteilen, weißt du. Vielleicht ist er in einer Sache wissend, in einer Sache absolut jazz, weißt du. كان يتكلم من أوسمه. النبي صلى الله عليه وسلم يعني المشركين حتى الذين هم يعني مشركي قريش النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتلهم إلا بعد ما أقام عليهم الحجة. لم يقاتلهم إلا بعد ما أقام عليهم الحجة. النبي صلى الله عليه وسلم هات المشركين من قريش nicht getötet bis der Grund offen war. Der Beweis gegen sie. Er bekämpfte die Muschelkuh nicht, bis nicht die Beweise gegen sie erbracht wurden. Ja, er tötete sie nicht, also einige davon sicher, aber er bekämpfte sie nicht, bis nicht die Beweise gegen sie erbracht wurden. Es muss so sein, dass man einen Grund hat, wenn man unwissend ist, also eine... لا سيما في هذا الزمن الذي كثر فيه الجهل رغم الانترنت ورغم القنوات ورغم ايش الثوره الاعلاميه هذه ميديا وما رغم ذلك يعني الجهل موجود لان اكثر من يعرض في الانترنت واكثر ما يعرض في القنوات هم مخالفين للسنه ومخالفين للعقيده الصحيحه فزاد الجهل جهلا زاد الجهل في الحقيقه لم ينتشر العلم spezifisch in unserer Zeit wo es viele Medien gibt und wo es das Internet gibt und wo die Leute trotz diesen Medien sehr, sehr unwissend sind und die wenigsten sind auf der Wahrheit und sogar sie verbreiten das Unwissen, sogar im Internet, wo es das richtige Wissen gibt. Yani, es gibt immer noch Leute, die unwissend sind. So, dass mehr, noch mehr an Jahl verbreitet wurde, dass das Bild noch unklarer wurde. Warum? Weil die Wahrheit mit der Unwahrheit vermischt wurde. صار الناس لا يعرفون أي ما هو الآن ما هو الموقع الجيد وما هو القناة الجيدة so weit gekommen dass die Leute nicht mehr Bescheid wissen sie fragen nach wo ist die richtige Internetseite wo sind die richtigen Kanäle die ich mir angucken kann die Leute wissen nichts mehr sofort وكل واحد يقول موقعي هو الأفضل und jeder von diesen Leuten sagt meine Internetseite ist die beste Internetseite وقناتي هي الأفضل und mein Kanal der Fernsehkanal ist der beste Fernsehkanal ولا حول ولا قوة إلا بالله ولذلك يجب أن نعذر العوام نعذرهم deswegen ist es verpflichtend dass wir den normalen Leuten einfach dass wir sie entschuldigen denn sie wissen die Wahrheit, die kennen die Wahrheit nicht sie sind in einem Durcheinander trotzdem diese verschiedenen Überzeugungen und so die es gibt und jeder erzählt von seinen Beweisen und so und es ist nur noch schlimmer geworden Tfadl Du hast من أراد النساء؟ تفضل. Was ist dann von der Aussage zu halten, die ich auch schon live gehört habe, gemerkt von einer Person? Ja, Unwissenheit schützt ja vor Strafe, deshalb will ich gar nicht lernen, damit ich nicht bestraft werde. ما هو الحكم على من يقول أن العذر يعني كيف تقول هذا؟ أنا ما قال إنه حكم واحد يقول أنا معذور بالجهل فاتركني جاهل لأني لو تعلمت ربما أعذب أو أعاقب على العلم اللي تعلمته. Das heißt, er weiß, in der Tat ist es so, dass dieser die Wahrheit erkannt hat, aber sich davon abwendet. Und das waren die Leute, wenn ich mit dem geredet habe, die schon praktisch im Paradies. Nein. So wie die erzählt. Aber möchtest du auf jemanden Tekfir machen? Lass mal. Komm, mach ich. Hast du verstanden? Er sagt, er hat durch diese Aussage bewiesen, dass er gar nicht unwissend ist. يوجد كفر نوع آخر من الكفر وهو كفر الإعراب. يوجد نوع آخر من الكفر وهو كفر الإعراب. Es gibt eine andere Art, von Kufr und das ist der Kufr der Ablehnung, wenn man eine des Abwendens. Des Abwendens, ja. ليس فقط كفر الجهل. Und nicht nur der Kufr des Unwissens. Also nicht nur ablehnen, sondern er wendet sich davon ab. Er erkennt es und er möchte es nicht hören. Er geht weg. Das ist auch ein Kufr. هذا خطير. Das ist gefährlich. فلا يفرح بهذا العذر. لا يفرح بهذا العذر. Und man soll nicht das erfreut nicht. Erfreut nicht bei diesem Ausrede. Du hast ja gerade gesagt, dass es, wenn einer gehorcht wird neben Allah subhanahu wa ta'ala und er damit zufrieden ist, was aber ein Widerspruch zu das ist, was Allah subhanahu wa ta'ala ihn abgesandt hat, und er ist da zufrieden mit. Das ist doch ein Tarut. Ist das richtig oder nicht? Ah, Takribin, ja. Nein. Angebetet, nicht zufrieden. Derjenige, der angebetet wird, ja, und er ist zufrieden. Aber Anbetung ist doch auch im Gehorsam, oder nicht? Ja, nicht direkt. Er sagt, du sagst jetzt, dass der Yuta'a in der Ma'asiyat Allah, oder Yuta'a, also in der Allah, also er ist zufrieden. لكن يقول أن المعصية والعياذ بالله هي حلال وأن الحلال حرام فيحرم ما أحل الله ويحل ما حرم الله ثم يطاع على ذلك ويأمر الناس بطاعته على ذلك. Wenn im Gehorsam sagt, dass das Erlaubte verboten ist, und nur wenn er dann sagt, dass das Verbotene erlaubt ist, nur dann, wenn dann die Leute ihm gehören, also wenn er das Erlaubte verboten macht und aber er sagt, das ist von Islam, ne, oder und der dann, nein, nicht unbedingt, nein. Unbedingt. Vielleicht auch nicht. هو بس يقول أن هذا الحرام حلال وأن الحلال حرام ويأمر الناس بطاعته على ذلك. Und er befiehlt die Leute, dass ihn. هذا طاغوت. هذا طاغوت. لماذا؟ لأنه استحل ما حرم الله. Er übertretet die Grenzen. ويأمر الناس بطاعته على ذلك. Und er verpflichtet die Menschen, ihm zu gehorchen in dem. Ja. Das sind Tarut. Weil wenn er angebetet wird und er macht das nicht von sich aus, aber die Menschen fassen das so auf, das ist ihr Problem. Ja. Der kann der höchste Salih sein. Ja. Prophet Isa, der war der höchste Salih damals. Ja. Der war ist das nicht, wie bei zum Beispiel hier, Sheikh Nazim Kibrisi? Was ist das? Dieser Sufi, der lässt sich anbeten? Ja. Er ist zufrieden damit. Achi. Der ist nicht nur zufrieden, der hat es den Leuten beigebracht. Er hat gesagt, schaut mal, meine lieben Schüler, ich zeige euch was Neues, man kann mich auch anbeten. Ich sage ja, ist er nicht ein Tarut? Er ist mehr als ein Tarut, Achi, das ist ein Kämpfer. Das ist ein Kämpfer. Der Kämpfer, der Kämpfer. Chef Nazim, Chef Nazim al-Qubrusi. وهو هذا شيخ الطريقه النقشبنديه ايوه هنا في المانيا لا في تركيا وهو ماذا يفعل هو يامر الناس بعباده غير واضح هكذا بعبادته هو يامر الناس بعبادته هذا جاء في الجزيره لا شك absolut كيف لما das zusammenfasst man darf jetzt zum Beispiel nicht Tarut auf einen muslimischen Herrscher sagen, das ist verboten. Auch wenn er mit was anderem richtet oder ein anderes System hat, man darf zu dem noch nicht Tarut sagen, aber Tarut erst sagen, wenn klar ist, zum Beispiel, der richtet mit was anderem oder befiehlt Menschen was anderes zu tun, der ist zufrieden damit, aber nicht nur jetzt, zum Beispiel, der lässt Frauen vor sich tanzen und ihm gefällt das, dem ist zufrieden damit, aber der muss das als Halal ansehen. Ganz genau. Oder der muss sagen, dass dem das sozusagen, das ist im Islam haram, so, dann sagt er sozusagen, der ist mir doch egal, für mich ist das erlaubt. Wenn er sagt, für mich ist das erlaubt, ja, aber wenn er sagt, mir ist es egal, ich mache das trotzdem, dann... Nein, nicht ist mir egal. Langsam, ja, komm, lass mal nein, ich will das ja, dass er das beantwortet. Ja, solltest du ihn übersetzen. Genau. Hey, also entweder, der sagt dann, das ist dass das im Islam erlaubt wäre, ja. Oder der nimmt den Islam gar nicht als Maßstab, weil der für sich so eine eigene Religion hätte, dass der das, also wie soll ich sagen? Nachi, du kannst nicht sagen, er hat eine eigene Religion. Nein, weil jeder hat mit seinen Sünden zu kämpfen. Das meine weißt ich du, nicht. Und das, wenn er eine Sünde macht, dann hat er seine eigene Religion. Das meine ich ja nicht. Ich meine jetzt zum Beispiel, der Führer lässt etwas Verbotenes und dem gefällt das. Ne? Ja. Zum Beispiel, der lässt Frauen für sich tanzen. Dann kann man nicht sagen, der ist ein Tarot. Dem gefällt das ja nicht. Weil es ihm gefällt. Nur, wenn der jetzt sagt, das ist im Islam erlaubt. Oder wenn ihn der Islam überhaupt nicht interessiert, wenn er den Bezug zu wenn er den Islam gar nicht interessiert, يأمر الناس بطاعته في المعصية ولكن إذا قال أن هذه المعصية حلال إذا قال أن هذه المعصية حلال ويأمر الناس بطاعته ويقول أن المعصية حلال أو يقول أن الحلال حرام أو يحرم الحلال والعياذ بالله أو يحلل الحرام ويأمر الناس بطاعته على ذلك ويعتقد أن هذا حلال أن المعصية حلال أو أن الحلال حرام هذا طاغوت هذا طاغوت سكيت يوم استحلال أخي Ja. Das Istihlal ist der Schlüssel. Wenn Istihlal ist, Achi, dann kann er auch, guck mal, er kann auch beten, Achi. Er betet, ja? Er drückt nur, مثلا, يمكن, حتى الإنسان يصلي, مثلا, خمسة صلوات, ويرى هذا الصلاة لا يجب. ليس واجب. هذا auch كافر, Achi. Obwohl er betet. Aber er denkt, dass dieses Gebet nicht pflicht ist, ist er auch كافر. لا, مثال آخر. الإنسان لم يشرب الخمر في حياته. ولكنه يعتقد أن الخمر حلال. Und ein anderes Beispiel, ein Mensch, der noch nie Alkohol in seinem Leben getrunken hat und nicht trinkt, und der sagt, dass dieses Alkohol erlaubt ist. هذا كافر. Das ist auch كافر. رغم أنه لم يشرب الخمر. Auch wenn er es nicht trinkt. والآخر يشرب كل يوم. Und der andere trinkt die ganze Zeit nonstop, haut sich rein, die Birne voll. Und er sagt, dass يعتقد أنها حرام. Und ich weiß, dass es haram ist. ويقول أسأل الله أن يهديني وكذا. Und ich weiß, dass es haram ist und möge Allah mich recht leiten. هذا مذنب. هذا مذنب. Du bist einfach ein Sünder. فالعلة ليست هي في الفعل. Genau. العلة ليست في الفعل. إلا في الأفعال التي قلنا يعني هي من التي تضاد الإيمان من كل وجه. العلة. Grund dafür liegt nicht daran, dass es was man tut. Es liegt mehr daran. Dass außer die Taten, was er gesagt hat, die Taten, die von jeder Seite sind gegen den Iman oder widersprechen den Iman. Aber der Grund dafür liegt daran, ist, was er vom Herzen empfindet, ist das halal, ist das halal Sache, ist das jetzt halal geworden oder haram? Zufrieden sein mit der Sache, radiert bihi, heißt nicht, dass ihm die Sache gefällt, sondern dass er sie als religiös legitim anerkennt. Ganz genau, wenn sie die Sache gefällt. Ja, meine Rida, Kiff und Radien. Joint rauchen und Schuhe. Welchen Zusammenhang hast du jetzt gefragt? Zufrieden damit. Nein. Er ist zufrieden oder sie sind zufrieden mit dem? Nein. Ich habe die Sache verstanden. Ich wollte. Versuch mit ihm auf Arabisch, dann lernst du auch besser. Du kannst auch Arabisch. يأمر الناس بمعصية بتاعته في حال معصية نعم وهو يحب هذا يعني يمكن على الشراب وزنا وهجة وعلى الموسيقى ليس السؤال هل يحب أو لا يحب السؤال هل يستحل هذا أم لا استحلال هل يعتقد أن هذه الموسيقى حلال أو لا هل يعتقد أن الخمر حلال أم لا هل يعتقد أن الزنا حلال أم لا؟ ليس أنه يحب كل عاصي يحب المعصية. إذا أردنا أن كل عاصي يحب المعصية ولماذا هو يعصي؟ العاصي الذي يعصي هل هو يكره المعصية؟ أعوذ بالله. ولماذا يفعلها؟ هو يحب المعصية. وبالذات في لحظة المعصية. بعد ذلك يندم إذا كان مؤمنا يندم ويقول يا ليتني ما فعلت إذا كان فيه إيمان. أما إذا لم يكن عنده إيمان فإذا عياذا بالله إذا استحل المعصية يكفر. لا يبقى في قلبه ذرة من إيمان إذا قال المعصية حلال لا يبقى في قلبه ذرة من إيمان لكن إذا كان يفعل المعصية وهو كاره هو يحب المعصية لكنه يعني لا يرضى بها هو يحب المعصية أقصد يحبها أن يفعلها ويشرب الخمر ويفعل ولكنه لا يعتقد أنها حلال هذا مذنب هذا عاصي نعم Es ist auch von den zweifelhaften Dingen, das was der Bruder gerade gefragt hat, ist eine sehr schöne Frage, Subhanallah, dass auch jeder, der diese Sachen macht, wie Alkohol trinken, Party, was weiß ich was, der macht es ganz bestimmt nicht, weil er es hasst, sondern der macht das, weil er es liebt in seinem Herzen. Das heißt aber nicht, dass er Kafir ist. Mhm. Zum Beispiel, na. Mit dem, jemand, der sich einen Joint reinzieht. Kann man ja kohle mit Kuffar, zum Beispiel, der macht das nicht, weil er es hasst, weißt du. Mit viel Spaß, ganz genau, macht das mit viel Spaß aus dieser Sünde. Der hat Lust an dieser Sünde. Ist aber nicht Kuffar, ist ja kein Käfer. Aber eben, und wenn er diese Sünde macht, Allah kann ihn verzeihen. Ja, am Ende bedauert er, wenn er wieder zu sich kommt, oder wenn es vorbei ist, diese kurze Situation vorbei ist, und dann kommt er mit, oh, hätte ich doch nicht und ich bereue, ich bedauere. Das kommt meistens erst am Schluss, so das Resultat. Aber wenn er auch nur ein Teil, oder wenn er diese Masia als erlaubt ansieht, so bleibt nichts vom Glauben in seinem Herz übrig, kein Stäubchen. Und dass die Leute, die Verbotenes als erlaubt ansehen, das ist bestimmt abhängig davon, von dem Wissen und ihrer Umgebung. Zum Beispiel, es gibt ja klare Sachen, zum Beispiel, wenn jemand sagt, Schweigen ist erlaubt, normalerweise ist der Käfir. Oder Hijab, gibt es nicht im Islam oder braucht man nicht, normalerweise ist der Käfir. Aber jetzt muss man vielleicht gucken, wo der lebt und was für Wissen er hat. Menschen, die Usul von Aqida nicht kennen, sind die anders zu beurteilen als Leute, die die Usul kennen. Kif. الحكم على اللي يعرفون أصول العقيدة يختلف على حكم الناس الذي لا يعرفون أصول العقيدة طبعا الذي يعرف التوحيد ثم بعد ذلك يعني يقع في الشرك هذا لا نعذره أما الذي يقع في الشرك وهو جاهل هذا هو الذي نعذره طبعا الإنسان الذي يعرف التوحيد ثم يقع في الشرك هذا لا يعذر لا يعذر فهم؟ أما الذي لا يعرف التوحيد ثم يقع في الشرك هذا نعذره نقول هو جاهل Derjenige, der den Tawhid nicht kennt, den überhaupt nicht gekannt hat, und der in Schirk fällt, dann wir geben ihm einen Ausweg. Wir sagen, er hat einen Grund. Wir machen keinen Tawhid mehr. Aber jemand, der den Tawhid kennt, er weiß den Tawhid und der geht trotzdem in den Schirk, dann ist es gefährlich. So. Die anderen sind entschuldigt, wenn die anderen Wissen haben und. Eine Frage, wie ist das einzustufen? War Atatürk auch ein Tarot? Ich meine, Atatürk, Tarot, ja? Ja, da war das Tarot. Das ist ganz bekannt und klar. Also auch ein Tarot und... Aber nur, ja, der Rüssel. كان يستهزئ بالشريعة وكان يحتقر الشريعة وانت الشريعة unterdrückt هذا طبعا كافر معروف ده ist ein كافر der Typ Und beim Konsulat hängt er über jeden Mitarbeiter ein Bild. Wenn man beim Konsulat arbeitet, ist für erlaubt erklärt. Ist das Kufa Ekber? Dass man was? Wenn man es für erlaubt erklärt, beim türkischen Konsulat zu arbeiten, ist das Kufr Ekbar, die Mitarbeiter. Hell, إذا استحل إنسان أن يشتغل في قنصلية تركية, هل هذا كفر أكبر؟ لماذا؟ Warum? Was hat die Konsulat? Lأنه يعلق صورة أتاتورك. هذا ترك, نعم. هذا هو السبب؟ ومن الذي علقها؟ هو الذي علقها؟ Wer hat das aufgehängt? War das der dort arbeitet, der es aufgehängt hat, oder nicht? Weißt du? لا. Kannst du nicht einfach der Kfir sein. Vielleicht interessiert ihn gar nicht das Bild. Er kriegt sein Monatsgehalt und. Wir sagen nicht, Achi, dass die Arbeit im türkischen Konsulat erlaubt ist, aber wir sagen auch nicht, dass es Kuffer ist. Es ist nicht erlaubt, aber es ist auch nicht Kuffer. Bruder Sheikh, du hast vorhin gesagt, es besteht kein Zweifel daran, wenn man erst Kuffer mit Tarot macht, dass man dann Muslim wird. لا شك لا شك لا إله إلا الله لا إله إلا الله نفي وإثبات فأنت لا تثبت إلا بعد أن تنفي also لا إله إلا الله sagt das schon alles aus لا إله ist die Verneinung und إلا الله ist die Bestätigung das heißt keine Bestätigung ohne Verneinung und keine Verneinung ohne Bestätigung er sagt du bestätigst nicht bevor du nicht negiert hast, verneint hast. Meine Frage ist, was ist mit den Juhal zum Beispiel? Die, weil das ist ja eine Bedingung von La ilaha illallah. Und was ist mit denjenigen, die nicht eine einzige Bedingung kennen und nicht eine, zum Beispiel wenn man jetzt Jugendliche fragt, 10 Stück fragst du, jeder gibt eine andere Übersetzung von La ilaha illallah, von seinem. Jeder. Kein Takfir, das ist Unwissenheit. Juhal, la nukaffirhum. Kein Takfir machen. La nukaffirhum. Ahna idha kunna la nukaffiru al-hukkam. Wenn es sogar verboten ist, bei uns in der Salafia die Herrscher zu Takfir zu erklären, Kufar zu erklären, wie können wir diese kleinen Kinder zu Kufar erklären? Und diese Leute, die kennen den Tawhid nicht. Wir zeigen ihnen die Shurut von La ilaha illallah. Wo sollen sie den Tawhid lernen? Wer soll ihnen den beibringen? Wenn sie zu den Kufis und zu den Ikhwanis gehen, dann sie werden über die Politiker und über diese ganzen Sachen informieren, nonstop. Über die Herrscher und die Politik und die Herrscher. Einer von diesen Leuten tut die Kinder unterrichten. Und er sagt, möge er den Kindern was beibringen, was ihnen Nutzen bringt. بدل ان يعلمهم شروط لا اله الا الله او نواقض الاسلام او يعني انواع التوحيد او معنى لا اله الا الله und hat er angefangen den stattdessen dass er den leuten den tawhid beibringt la ilaha illa shurut von la ilaha illa und so weiter und so fort beibringt tawhid was hat er ihnen beigebracht علمهم نسب النبي صلى الله عليه وسلم der hat ihnen die Herkunft vom Propheten sallallahu alaihi wasallam beigebracht den Stammbaum. Und diese Kinder, sie haben dann den Stammbaum auswendig gelernt vom Prophet sallallahu alaihi wasallam. Muhammad ibn Abdullah ibn Abd al-Muttalib, ibn Hashim. Hafidhu nasab an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ist das Pflicht im Islam? Ist das Pflicht für die Kinder, um dass sie den Stammbaum vom Propheten sallallahu alaihi wasallam auswendig lernen? Ist das Pflicht? بدل ان يعلمهم يعني ما هو الواجب وما هو التوحيد يعلمهم ايش abgesehen davon dass er sie den Tauhid lehrt und so weiter die Pflichten lernt hat er ihnen das beigebracht وقال لنا انظروا الاطفال ما شاء الله قد حفظوا und hat er gesagt schaut mal unsere Kinder sie haben was schönes auswendig gelernt ما شاء الله حول ولا قوه مساكين شيخ was ist mit zum Beispiel letzte Frage inshallah was ist mit zum Beispiel Ich selber habe Verwandte, Ältere, die sind in Bosnien aufgewachsen, im Kommunismus und die sind gutherzig. Zum Beispiel Frauen, zum Beispiel meine Oma oder so. Die sind gutherzig und die sagen, Allah kann verzeihen, wen er will und die Kuffar, ich weiß nicht, ob die in Jahannam kommen und dann sage ich, okay, pass auf, ich bringe dann zum Beispiel den Koran mit Übersetzung auf Bosnisch, wo klipp und klar an vielen Stellen steht, die Kuffar sind Khalidun in Jahannam. Mhm. Und die sagt, ja, aber du kannst das nicht sagen. Immer halt dieses Gutherzige. يعني طيبون في قلوبهم لا لا تستطيع تقول يخالدون وهكذا في تقول ان الكفار يعني غير لم يخالدون في النار وهكذا هم يريدون الخير كبروا في يعني يوغوسلافيا في هذا الوقت وان كان الاسلام كان ممنوع في هذا الوقت وهم يعني اصلا طيبون في قلوبهم هو يقول هكذا يعني نيه واني لا يريد ان نقول له لا يكفرها إلا بعد أن تعتقد أن القرآن يعني ثبت فيه أن الكفار خالدين في نار جهنم لابد أن تقتنع لعلها تظن أن هذا الكتاب ليس هو كتاب القرآن أو أن هذه يعني الولد يفسر من عندي أو كذا فلابد أن يفهم لا يفهمها مرات كثيرة ويشرح لها أن القرآن يبين هذا أنه ليس هناك شك Du sollst es dir, du sollst der Familie zeigen und du sollst geduldig mit ihnen sein, das immer wieder erklären, dass der Koran die Beweise darlegt, dass die Kuffar für immer in der Hölle bleiben und möge es so sein, dass deine Familie das nicht richtig verstanden hat oder denkt, dass die Übersetzung falsch war oder denkt, dass du den Koran von dir aus erklärt hast, möge es so sein. Und wenn du es die ganze Zeit dann erklärst, dann aber es gibt sicher auch andere Dinge, die sie anfangen sollen. Damit sie dies eines Tages verstehen. Ja, weißt du? Weil wenn du ihnen von irgendetwas sprichst, Achi, und sie beten vielleicht nicht mehr fünfmal am Tag. Und ja, Alhamdulillah, aber weißt du, Achi, das ist sowieso schon sehr schwierig, Achi, das kenne ich mit Oma und so. Ja, ja das ist schon wie ein so ein dicker Baum, den kannst du nicht mehr biegen, weißt du. Und Allah macht, was er will. Aber du versuchst es mit Sabr und mit Hikmah. Und die Bedingung von La ilaha illallah Stück für Stück und mit Weisheit. Inshallah. طيب جزاك الله خيرا.